Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk, im Studio ist Günther Jansen und bis 3 Uhr bleibt unser Thema R.E.M. Vor 20 Jahren, 1983, erschien das Debütalbum dieser Band aus Athens, Georgia. Irgendwann im nächsten Jahr wird Album Nummer 13 kommen. Sie nehmen es im kanadischen Vancouver auf, beziehungsweise haben es bereits aufgenommen. So genau bin ich über den Aufnahmeprozess, den Stand der Dinge, nicht auf dem Laufenden. In dieser zweiten Stunde geht es um die R.E.M. seit Anfang der 90er Jahre. Das ist auch die Zeit der Trilogie der erfolgreichsten Alben. 1991, 92, 94 oder Out of Time, Automatic for the People, Monster. Drei Alben, die sich weltweit millionenfach verkauften, Spitzenplätze überall belegten. Zu Beginn eben Country Feedback aus dem Album Out of Time. Bestimmt nicht das bekannteste Stück aus diesem Album, denn jetzt hatten R.E.M. ja auch regelmäßig Single-Hits, allein auf Out of Time, zum Beispiel Radio Song, Shiny Happy People oder das vorhin schon gehörte Losing My Religion. Oder das Lied jetzt, auch das als Single höchst erfolgreich, diesmal aus dem Album Automatic for the People, nämlich Man on the Moon. Yeah. speedy head. The read on the speed meter says you have to go to task in the city, where people drown and people serve. Don't be shy, you just deserve. It's only just light years to go. Me, my thoughts are flowers strewn, the potion storm they bury no way. I have got to leave to find my way. Watch the road and memorize the slide that passed before my eyes. But nothing is going my way. The ocean is a river's goal. Closer now than light years to go. I have got to find the river, Bergamo, better road. Run through my head and far away. Leave the road and memorize this life that passed before my eyes. Nothing is going my way. Lies mal ein bisschen über R.E.M., Bücher, Artikel, Rezensionen. So wird immer wieder Automatic for the People als das R.E.M.-Album genannt, erschien 1992. Es ist auf jeden Fall das meistverkaufte weltweit. Noch in diesem Jahr soll es ein Best-of-Album geben aus der Zeit ab 1988, also nach dem Labelwechsel von IRS zu Warner Brothers. Und da kommt man an so einigen Stücken aus Automatic nicht vorbei. Man on the Moon oder eben danach Find the River oder jetzt gleich Everybody Hurts, aber nicht vom Album, sondern auch im Zuge der Bonus-Live-Stücke aus CD-Singles zum nachfolgenden Monster-Album. Vorhin in der ersten Stunde hatte ich schon Losing My Religion, Losing My Religion daraus im Programm. Jetzt also Everybody Hurts, live aufgenommen am 19. November 1992 in Athens, Georgia für Greenpeace. The slide. Original auf dem Album Automatic for the People, hier eine Live-Version mitenthalten auf einer CD-Single. Ich sagte es schon, die Reihe der drei Erfolgsalben war Out of Time, Automatic for the People und schließlich Monster. Alle verkaufen sich jeweils mehr als 10 Millionen Mal weltweit, heimsten Gold und Platin, einen Doppelplatin und. Monster von 1994 war das deutlich rockigste Album. Es klang insgesamt viel härter und elektrischer als das introvertiertere Automatic und das leichte, poppige Out of Time davor. Vor einigen Wochen hatte ich hier an dieser Stelle mal einen Soundcheck zu Sonic Youth. Ja, auch eine US-Band mit ähnlich langer Geschichte. Und einer von Sonic Youth, Thurston Moore, spielt beim nächsten Stück mit bei R.E.M. Und zwar E-Gitarre auf Crush with Eyeliner. Ein ganz typisches Stück vom R.E.M.-Rockalbum Monster. She's a sad tomato. She Zwischen diesen beiden Stücken ist viel passiert mit R.E.M. Zwischen Crush with Eyeliner vom 94er Album Monster und At My Most Beautiful aus dem Album Up von 1998. Da waren R.E.M. nur noch zu dritt. Kurz vor Beginn der Aufnahmen zu diesem Album verließ Schlagzeuger Bill Berry die Band. Von allen Vieren ist er immer der Bodenständigste gewesen, zog das Leben zu Hause eigentlich stets dem Tourleben on the road vor. Und R.E.M. haben ja nicht nur in den 80er Jahren ausgiebig getourt, auch nach dem 94er Album ging es auf die gleichnamige Monster-Tournee durch die ganze Welt, 1,5 Jahre. R.E.M. verdienten hier so viel wie noch nie durch Konzerte, aber es war zum Teil wie ein Albtraum. Nach 2 Monaten wurde es Bill Berry beim Trommeln schwindelig. Die Ärzte diagnostizierten ein Aneurysma, also eine lebensbedrohliche Gefäßkrankheit im Gehirn, die aber sofort und glücklicherweise gründlich und endgültig behandelt werden konnte. Auch Mike Mills und Michael Stipe wurden auf dieser Tour mehr oder weniger schwer krank. Dazu kamen noch Managementprobleme sowie das Aushandeln eines neuen, allerdings dann extrem hochdotierten Plattenvertrages. Kurz, ziemlich viel durcheinander, gelinde gesagt, Mitte der 90er Jahre. Hier nochmal ein weiterer Ausschnitt aus Monster, und zwar Tang. Thank you. Nach dem Ausscheiden Bill Berrys im Herbst 1997 stand die Band kurzzeitig vor dem Aus. Man darf nicht vergessen, dass die Musiker 17 Jahre lang in derselben Viererbesetzung zusammen gewesen waren, auf zig Konzerten, mit Berry auf 10 Alben, die ganzen Erfahrungen von einer unbekannten Indie-Band aus dem Süden der USA bis zu einer der weltweit größten Bands überhaupt. Und die vier waren ja Freunde, vertrauten immer auf das Urteil der anderen. Und Bill Berry war mit seiner erdigen, unironischen Direktheit immer ein guter Gegenpol, zum Beispiel zum extrovertierteren Frontmann Michael Stipe oder dem sogenannten Cheftheoretiker von R.E.M., Gitarrist Peter Buck. Die verbliebenen drei, also Buck, Mills und Stipe, gingen in Klausur und entschieden sich letztendlich als Trio weiterzumachen. Und seit dieser Entscheidung sind zwei R.E.M.-Alben ohne ihren langjährigen Schlagzeuger Bill Berry entstanden. Zuletzt 2001 das Album Reveal, daraus eben Imitation of Life, sowie 1998 das Album Up, daraus jetzt Lotus. Thank you. This is all I am, it's everything. Die bisher erschienen späten Alben von R.E.M. sind von einer Art ruhigen Gelassenheit, Entspanntheit. Vielleicht wird man in einigen Jahren dieses Spätwerk, wenn man so sagen will, noch mehr schätzen. Mir geht es jedenfalls so, dass ich bei der Vorbereitung zu dieser Sendung gerade die Alben Up und Reveal neu für mich entdeckt habe. Und wer weiß, was mit R.E.M. Album Nr. 13 noch alles kommt. Es soll ja irgendwann im nächsten Jahr erscheinen. Wir haben in diesem Soundcheck Musik aus allen REM-REM-REM-Phasen gehört. Die Anfänge in Athens, Georgia, Anfang der 80er Jahre, die harte Arbeit auf Tour und im Studio, der Weltruhm Anfang, Mitte der 90er Jahre, dann nur noch als Trio. Natürlich ändern sich dabei in all den Jahren die Songs, die Texte, die Sounds. Ein reiches Angebot haben uns die Herren Barry, Buck, Mills und Stipe bis jetzt schon beschert. Und diesen 2 Stunden Soundcheck für heute. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. lost myself in vain. I lost myself.